Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann, befürchtet, dass die Opel-Rettung den deutschen Steuerzahler mehr Geld kostet als nötig. Ein Insolvenzverfahren wäre seiner Ansicht nach besser gewesen. Bei Opel seien die deutschen Politiker wegen der anstehenden Bundestagswahlen erpressbar, und dies wisse man in den USA. Gleichlautend äußerte sich der FDP-Haushaltsexperte Jürgen Koppelin im ZDF-Morgenmagazin. Die frühe Festlegung, Opel zu retten, koste es, was es wolle, habe die deutsche Verhandlungsposition geschwächt. Jeder wusste, die Deutschen müssen etwas machen. Die Versprechen liegen ja schon auf dem Tisch und es ist Wahlkampf. Ich vermute, es wird der teuerste Wahlkampf, den wir je in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatten. Frau Merkel, Herr Steinmeier reisen rum und verteilen das Geld. Das ist eindeutig ein Wählergeschenk, denn die Risiken, die sind ja erheblich. Die Rechnung wird vielleicht eines Tages noch aufgemacht werden und die wird dann der Steuerzahler bezahlen. Der Streit über das Opel-Rettungspaket geht nicht nur zwischen Opposition und Regierung, innerhalb der Regierungskoalition und zwischen CDU und CSU weiter. Auch innerhalb der CDU ist man weit von einer einheitlichen Einschätzung entfernt. So kritisierte der CDU-Haushaltsexperte Georg Schirmbeck, es gebe nach wie vor kein tragfähiges Geschäftskonzept. Der Chef des Unionsparlamentskreises Mittelstand, Michael Fuchs, nannte die Pläne des kanadisch-österreichischen Automobilzulieferers Magna abenteuerlich und kritisierte gleichzeitig die SPD, die nach der Devise Freibier für alle vorgehe. Verteidigt wird das Opel-Rettungskonzept von den CDU-Ministerpräsidenten mit Opel-Standorten. Nach Einschätzung von Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus hätte die von Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg zunächst angestrebte Insolvenz unkalkulierbare Folgen für die Opel-Arbeitsplätze gehabt. Im Deutschlandfunk äußerte Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die Erwartung, dass sein Kabinettskollege Karl Theodor zu Guttenberg trotz dessen Vorbehalte nun an eine konstruktive Umsetzung des Opel-Rettungspakets gehe. Er ist beteiligt gewesen und er hat sich dieser Gesamtbetrachtung, Gesamtabwägung angeschlossen. Dass er unter diesem Dach eine andere Risikobewertung gemacht hat, hat er deutlich gemacht. Trotzdem erwarte ich, dass er seine Zusagen gegenüber der Bundeskanzlerin und gegenüber auch dem Vizekanzler und mir einhält und in seiner Verantwortung konstruktiv jetzt die Umsetzung betreibt. Und deshalb wäre ich etwas irritiert, wenn es, sagen wir, schleichende Seitwärtsbewegung geben würde. Die Beteiligung eines Konsortiums unter Führung des kanadisch-österreichischen Zulieferers Magna an Opel verteidigte Steinbrück mit den Worten: Wir haben alles getan, damit Opel in diese Insolvenz in den USA nicht hineingezogen wird, insbesondere durch den Treuhandvertrag. Im Übrigen wird deutlich, dass diese Insolvenz in den USA den kanadischen, amerikanischen Staat nochmal 40 Milliarden US-Dollar kosten. Da können Sie sehen, dass es vielleicht doch nicht so falsch gewesen ist, was wir hier gemacht haben. Im Falle Arcando plädierte Steinbrück dafür, das Für und Wider von Staatshilfen genau abzuwägen. Kann sein, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass es auch im Hintergrund von Arcando noch Aktionäre oder Vermögenspositionen gibt, die herangezogen werden können. Dann kommt eine Garantie nicht in Frage. Und man kann auf der anderen Seite zu dem Ergebnis kommen, dass da ungefähr 50.000 Arbeitsplätze sind, die ja auch nicht so einfach im Hintergrund verschwinden können in der Betrachtung. Kritisch zu Arcando äußerte sich der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Ich habe das Gefühl, dass manche Firmen den von der Bundesregierung bereitgestellten Kredit- und Bürgschaftsfonds als Einladung verstehen, sich Subventionen abzuholen, sagte Schneider der Rheinischen Post.